Folge 7 von 24. Herzlich willkommen zurück bei unserem rollenden Inferno. Also, der Wüstenexpress rollt munter vor sich hin, bricht sich immer wieder seinen Weg durch Schneeverwehungen und unsere drei Freunde... Hallo! ...beobachten zusammen mit Sir Lancelot Smith... Mal was? ...und Eugen Eigen... Ich reise alleine. ...die Gräfin Sophie von Scharmützel im Bar- und Speisewagen. Das ist ein besserer Imbiss. Na, meine Gutste. Ach, wie geht's, wie steht's? Ich hätte hier noch einen Gratisschwung pechschwarzen Kaffee von der Firma Mitropa, ein Qualitätserzeugnis der Deutschen Demokratischen. Kann ich Ihnen da noch ein bisschen Candice reinrühren? Also. Der Würfelzucker ist nämlich aus. Außer Sie stehen auf Dünnpfiff, dann hätte ich noch ein bisschen verklebten Süßstoff in der Korthose. Na, wie wär's mit uns beiden? Kommen wir da zusammen? Was erlauben Sie sich, Sie unsäglicher Kretin? Selbst im ärgsten Suff würde ich mir von Ihnen kein Heißgetränk aufschwatzen lassen. Jetzt ziehen Sie Leine, Sie ungepflegter Waschlappen. Na, no, hast du Töne. Die Vogelscheuche macht einen auf Nachtigall. Wenn es so ist, wünsche ich Ihnen eine angenehme Weiterfahrt. Rechnen Sie mit dem Schlimmsten. Wie bitte? War das eine Drohung? Nein, das war ein Versprechen. Aha. Moment, wo ist der Knopf? Na? So, liebe Freunde, habt ihr gesehen? Draußen brausen wir durch Österreich, Salzburg. Wenn ihr leise seid und genau hinhört, könnt ihr sogar noch den alten Mozart im Original hören. Und dazu diese herrlichen Berge. Aber bitte nicht erschrecken, wenn die Berge plötzlich weg sind, dann ist es ein Tunnel. Sie haben mich gerufen, Frau Gräfin? Nein, Ginger, ich habe Sie nicht gerufen. Das hätten Sie in Ihrer Kabine nämlich gar nicht gehört, so weit weg wie die ist. Ich habe Bertram nach Ihnen schicken lassen. Ich möchte, dass Sie ein Dutzend Entlassungsschreiben vorbereiten. Was? Jetzt noch? Hätte ich Sie sonst holen lassen? Ach, Verzeihung, selbstverständlich. Darf ich meinen Blog eben holen? Nein, Sie werden sich diese paar spärlichen Informationen noch in Ihrem kleinen Spatzenhirn merken können, auch wenn da sonst nicht für viel Platz ist. Wen betreffen denn die Kündigungen? Als allererstes betrifft es Sie. Was? Jetzt schauen Sie aber köstlich. Dann Lübke, Bertram und die 10 Vorstandsvorsitzende meiner Firma. Also alle, die ich auf diese Reise mitgenommen habe. Starten Sie mal eine Frage? Nein. Warum haben Sie uns denn zu der Reise eingeladen, wenn Sie uns jetzt rausschmeißen? Ich wollte Ihre dämlichen Gesichter sehen, wenn Sie es erfahren. Krass, Sie sind ein Monster. Aus Ihrem Mund ist das ein Kompliment. Ich will, dass Sie noch in dieser Nacht die Entlassungsschreiben fertigstellen, ja? Die Namen sind Ihnen ja alle geläufig. Sonst schauen Sie einfach auf unsere Reiseliste und morgen vor dem Frühstück können Sie diesen ganzen Pfeifen dann die Kündigung servieren. Das ist doch eine hübsche Überraschung auf nüchternen Magen, oder? Boah, das ist ein Scheusal. Hab ich schon mal erwähnt, dass mich jeder meiner neuen Ex-Gattin so genannt hat? Aber keinem ist das am Ende gut bekommen. Und jetzt husch, husch an die Schreibmaschine. Das habe ich doch gerade nicht wirklich gehört, oder? Ich weiß nicht, was du gehört hast oder gehört haben willst, aber was ich gehört habe, hätte ich lieber nicht hören sollen. Was? Wer will was hören? Was hört wer? Warum? Besser, Sie haben es nicht gehört, Sir Lancelot. Ah ja, und ja, was machen Sie denn nun in Ägypten? Nun, ein alter Freund von mir ist Archäologe und er bat mich um Unterstützung bei seiner Expedition. Ja, das klingt ja spannend. Ist es aber nicht. In erster Linie ist es heiß, trocken und sandig. Wenn Ihnen das nicht gefällt, dann sollten Sie lieber in die Antarktis reisen. Kommt mir bekannt vor. Was? Kommt mir bekannt vor. Ja, wir haben es ja schon einander vorgestellt. Beschreien Sie es nicht, in die Antarktis soll es nächstes Jahr gehen. Gruselig. Tja, wenn man es gern kalt hat, nee. Nein. Keine Sorge. Die beiden Herren hier werden sich schon an die Wüste gewöhnen. Außerdem, wenn Sie so viel schleppen, müssen dass Sie gar nicht merken, ob Ihnen von innen oder außen heiß ist. Dann bin ich ja beruhigt. Ich jedenfalls freue mich darauf, wenn wir uns in Kairo wiedersehen. Sie erzählen mir das von Ihren Ausgrabungen und dabei lassen wir uns eine meiner Spezialzigarren schmecken. Das ist ja nicht mal eine Verabredung. Wir müssen nur noch unsere Nummern tauschen. Was ist denn das denn jetzt? Was hat er denn? Ist der Eierlikör umgeschlagen? Willst du mal nippen? Nein, danke. Ich vertrag doch keine Eier. Ja, was für Lancelot offensichtlich auch nicht. Jetzt ruft doch endlich einer mal einen Arzt. Nicht mehr nötig. Wieso? Ist er... Ja, er ist hinüber. Ja. Ich fühle da nichts mehr pochen. Wo soll's denn pochen? Im Kopf, wie bei dir vielleicht. Salmonellenvergiftung? Na, unwahrscheinlich. Die baut sich ja erst langsam auf. Trotzdem der Eierlikör? Vielleicht mit Gift versetzt. Gut, dass wir den nicht genommen haben. Also ich bin jetzt müde. Mir ist das auch alles viel zu anstrengend heute gewesen. Ich muss jetzt mal ins Bett. Ja, gut, ich komm mit. Wie, was? Ihr wollt mich doch jetzt hier so mit Sir Lancelot nicht sitzen lassen. Ja, was sollen wir denn sonst mit dem machen? Tote sind in der Regel ziemlich einsilbig und dadurch auch wenig gesellig. Und nicht nur das, nach einer kurzen Weile fangen sie auch ziemlich an zu müffeln. Komm jetzt. Wenn wir den Zugführer auf dem Weg zu unserer Kabine treffen sollten, dann können wir ihm ja Bescheid geben. Und tatsächlich wurde Sir Lancelot Smith kurz darauf vom emsigen Bahnpersonal in den Küchenwaggon getragen, wo er bis zum Erreichen des Ziel- und Endbahnhofs in Ägypten neben ein paar Schweinehälften, seltenem Meeresgetier und exotischen Eisvariationen ins Tiefkühlfach geräumt werden sollte. Jetzt durfte man nur hoffen, dass Sir Lancelot nicht zwischenzeitlich durch Verwechslung noch auf den Menüplan gerät. Friedrichsberg, Straten und Dahl hatten es sich derweil in ihrem Abteil gemütlich gemacht. Ja, liegt ihr alle gut? Ein bisschen eng. Ja, und wenig Luft. Also schön ist anders. Also ich finde es fantastisch. Ja, du liegst ja auch oben. Wenn einer von uns auch oben geht, leider nicht. Ich bin es nicht gewohnt, neben jemand anderem aufzuwachen. Vergiss nicht, ich habe lange in einem Kloster gelebt. Ja, dann könnten ja doch auch wir oben liegen. Also hier unten fühlt es sich auch viel mehr nach Klosterzimmer an. Ruhe jetzt. Ja, ich will keinen Ton mehr hören. Ja. Wir sind alle sehr müde, deshalb Licht aus, Hände über die Decke und... Gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Ja. Hallo, guten Abend zusammen. Kleiner Service des Wüstenexpresses, während draußen das Kärntner Land langweilt, das Schlaflied. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Nelklein bestickt, schlupf unter die Deck. Morgen früh, so Gott will, wirst du wieder geweckt. Jetzt weiß ich den Text nicht weiter. Na gut, wir haben keine Zeit. Alles Gute. Gute Nacht, schlafen Sie gut. Wo ist denn der Knopf? Diese Rückkopplung ist ja wirklich zum Und, wie sieht's aus? Also, deinen Mann habe ich vorhin von der Raucherplattform ins dunkle Nichts geschubst. Der raucht doch gar nicht. Na und? Was hat er denn auf der Raucherplattform verloren? Der wollte wohl frische Luft schnappen. Da hast du den einfach runtergeschubst? Sag ich doch. Und was macht mein Mann? Der quarzt und röchelt langsam vor sich hin. Die Nacht wird er nicht überleben. Kannst jetzt schon runterzählen. Ja, das hoffe ich für dich. Ich habe schließlich meine Aufgabe schon erledigt. Also, ich bin begeistert. Hätte nie für möglich gehalten, dass das so reibungslos geht. Und wo wir jetzt die Feuerprobe überstanden haben, ich habe eine reiche Erbtante in Australien. Oh, schön für dich. Nein, für uns. Wollen wir denn nicht auch mal zeitnah Hand anlegen? Ich würde dir auch den Flug bezahlen, erster Klasse. Boah, wenn du dafür meinen Vorgesetzten übernimmst. Ins Geschäft. Ja, prima, prima, prima. Also, steht unsere nächste Verabredung für nach diesem Ausflug? Hand drauf. Hand drauf. Ja. Tschüss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh Gott, ja, oh Gott. Ja, auch der immer freundlich und stets bemühte, vielleicht mitunter etwas übereifrige Zugbegleiter Herr Olaf spricht ein letztes Gute-Nacht-Gebet, ehe er sich in seinen wohlverdienten Schlaf übergibt. Nein. Himmel, Herrgott, nein. Ja, manche wehren sich noch gegen das Unvermeidliche. So hören Sie doch. Ruhe jetzt. Ich bin die Erzählerin und wenn ich es sage, wird geschlafen. Dann heißt es Augen zu. Ja, aber ein paar hier machen die Augen vielleicht nie wieder auf. Was sagen Sie da? Kein Mucks mehr. Von wem? Waggon 4. Alle 12. Ich habe bloß die Mitternachtssuppe für die Damen und Herren holen wollen. Eben noch mit allen gesprochen. Quietsch vergnügt. Und dann komme ich nach wenigen Minuten aus dem Küchenwaggon zurück und finde alle Türen verschlossen. Ich klopfe. Nichts. Ich klopfe wieder. Dollar. Immer noch nichts. Ich lausche. Weniger als nichts. Die sind alle tot da drin. Glauben Sie mir. Einfach so? Ist keiner sonst in Waggon 4? Wenn ich es doch sage! Moment. Als ich die Mitternachtssuppe auf dem Servierwagen durch die Zwischentüre in den Waggon schob, da war mir so, als hätte ich am anderen Ende einen Schatten am Fenster der nächsten Zwischentür davonhuschen gesehen. Einen Schatten davonhuschen? Ja! Ich habe dem bis gerade gar keine Bedeutung beigemessen. Aber jetzt, wenn ich genauer drüber nachdenke... Nur ein Schatten? Im Bademantel, blassblau, hinten drauf Buchstaben P und L. Parkhotel Lüdenscheid, klarer Fall. Keine Ahnung, ich war noch nie im Parkhotel Lüdenscheid. Sie vielleicht nicht, aber das Wesen dort, egal welcher Natur, scheint mal da gewesen zu sein. Und neben einem Hyazinthen-Tannenzapfen-Aufguss in der gemischten Sauna noch die anschließende Tantra-Massage zu vier Händen mit Happy Ending im Separé genossen und den hoteleigenen Bademantel mitgehen lassen zu haben. Ja, dann kenn ich's doch. Ich verstehe nur die Hälfte. Wie kommen Sie darauf? Ich bin selbst Stammgästin dort und den Bademantel innen gibt's nur für GästeInnen im Vollprogramm. Na, wie dem auch sei, wollen wir mal mit dem Hörspiel weitermachen? Von mir aus immer gerne. Geben Sie oder soll ich? Ja, ich könnte. Ja, dann bitte. Gut. Hilfe! Hilfe, Polizei! Mörderhilfe! Was ist das für ein Lärm? Und warum hat der Zug so abrupt auf freier Strecke gebremst? Stecken wir in einem Schneerutsch fest? Brauchen wir Tauchsieder und Schaufeln? Mein Herr, entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie so roh geweckt habe. Die sind ja ganz aufgelöst. Wo drückt denn der Schuh? Da vorne links, ich habe eine 10-Fehlstellung. Aber das tut gar nichts zur Sache. Ich befürchte, bei meinen 12 Gästen in Waggon 4, da drückt gar nichts mehr. Was meinen Sie damit? Ich befürchte... Die sind alle tot. Vielleicht könnten Sie mit mir mal nachschauen? Ja, selbstverständlich. Nichts lieber als das. Gehen Sie ruhig voran. Wir folgen Ihnen. Danke. Mitten in der Nacht? Muss das sein? Ich hab's gerade so schön vom Frühstück geträumt. Umso besser. Dann bist du wenigstens für den Moment satt. Aber sie hat doch gerade erst aufgetragen. Kommt jetzt. Haut eure Flunken in die Schluppen. Wir müssen jetzt schnell handeln. Immer langsam und mit Ruhe. Blinder Aktionismus hat noch nie zu etwas Gutem geführt. Sir Lancelot? Was? Sir Lancelot! Ja, eben dieser! Wie kann das sein? Sie sind doch gestern Abend im Bordrestaurant an einer seltsamen Vergiftung verschieden. Eine was? Eine Vergiftung. Eine Vergiftung? Ja. Nö, das war nur eine leichte Unverträglichkeit. Hab ich manchmal eben, das gibt sich dann aber nach einer Zeit. Sie hatten keinen Puls. Ja, aber nur 12 Stunden nicht. Danach war ich wieder mopsfidel. Aber die haben sie ins Eisfach gelegt. Gesundheit. Gesundheit. Genau, ja, das wurde mir dann auch ein bisschen frisch da. Aber das ist ja phänomenal. Nun ja, ich bin Abenteurer, was erwarten Sie? So, aber nur zur Sache. Es hat einen Todesfall im Zug gegeben. 12? Nein. Was? Oh. Wir wissen noch nichts Genaueres, aber in Waggon 4 ist es seit Mitternacht totenstill. 12 Tote? Um 12? Ja. Ein ganzer Waggon ist ausgerottet worden. Und das wollten Sie sich jetzt genauer ansehen? Ja, sehr wohl. Ja, ob ich Ihnen dabei wohl Gesellschaft leisten darf? Aber Sie sehen doch so schlecht. Was? Sie sehen doch so schlecht. Ja, aber dafür höre ich sehr gut. Ein guter Grund, um näher ranzugehen. Sag ich auch mal zu meiner Frau. Aber die ist schon seit 30 Jahren tot. Ich folge Ihnen unauffällig. Das wäre uns eine Ehre. Vorher möchte ich allerdings noch eine Empfehlung aussprechen. Bitte? Ich würde den Zug wieder anfahren lassen und die Weiterfahrt nicht unnötig verzögern. Alles andere würde die anderen Mitreisenden nur unnötig verunsichern. In heutigen Zeiten ist es doch eher umgekehrt. Was verunsichert da mehr als ein pünktlich fahrender Zug? Ja, auch wieder wahr. Aber wir wollen ja irgendwann ankommen, ne? Solange wir fahren, kann der Mörder auch nicht entkommen. Dahl! Das war der erste vernünftige Satz von dir seit Jahren. Ich halte jetzt auch besser wieder den Mund. Danke. Aber Sie haben alle recht. Ich gebe sofort dem Lokführer Bescheid, dass er umgehend wieder die Kessel befeuern soll. Na, dann schauen wir uns mal gemeinsam die schöne Bescherung an. Das tun wir ein andermal. Ich muss nämlich los. Bis bald. Weiter geht's mit Folge 8.